1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Attic, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Attic, 7, 8, gute Nacht.

ich bin so rotzenhaut, das geht gar nicht. Alter, ich komme gar nicht klar.